langsam, die Nächte zu schnell. Ich kann nicht schlafen, seit Wochen. Ich weiß nicht, wohin mit dem Geld. Was ich heute noch nicht hab. Ich weiß genau, wir könnten fragen, warum man das hat. Die Welt ist irgendwie so bitter, na bitter, das bist du. Ich hau dir den Becken zu. Dein Kopf immer zu. Sag mir, du kannst nicht fragen, warum sich nicht lassen. Deine Welt ist so verlässlich. Verlässlich. Schaust du immer nur den anderen beim Wachsen.